Nur mit Mühe lässt sich allerdings eine Beziehung zwischen diesen Regeln des Fabrikenrechts und dem Eigentumsbegriff des ABGB herstellen. Es gibt im Bereich des Fabrikenrechts Regeln, die erstens den Zugang zum Eigentum erleichtern, zum Beispiel staatliche Unterstützung in der Rohstoffbeschaffung und Errichtung von Fabriksgebäuden. Zweitens Regeln, die die Benutzung des Eigentums erleichtern, zum Beispiel durch das Verbot der Einquartierung von Militär. Und schließlich drittens Regeln, die den Absatz, das heißt die Verfügung über das Eigentum erleichtern, etwa Verkauf der Produkte außerhalb der Marktzeit. Den Einklang zwischen diesem Gewerberecht und auch dem Fabrikenrecht und dem ABGB stellt dann erst 1859 die Gewerbeordnung her. Sie löst die des ABGB überlagernde Schichte des alten Rechtes mit ihrer Eigentumsunfreiheit ab und bringt im Sinne des ABGB verstanden und gesehen lediglich Eigentumsbeschränkungen im Sinn des 364 ABGB. Nun zum Unternehmertum. Die rechtliche Stellung des Unternehmers schon im Vormärz ist die, ich will betonen, die rechtliche Stellung des Unternehmers im Vormärz ist primär nicht durch die Eigentümerposition bestimmt. Sie ist vom Eigentümerbegriff unabhängig, wohl aber durchaus abhängig von den politischen Gesetzen, die zum Eigentumsbegriff in indirekter Beziehung stehen. Hiervon gibt es eine wichtige Ausnahme, das sind die sogenannten Realgewerbe, die wie Vermögensrechte, etwa Eigentum, am Rechtsverkehr teilnehmen, durch Kauf, durch Erbgang etwa. Diese Realgewerbe gelten aber schon im Vormärz als Relikte. Der Regelfall ist das Personalgewerbe, das durch Privileg, durch Konzession ad personam verliehen wird und sich dann nicht weiter vererbt, ausgenommen der sogenannte Witwenbetrieb. Etwa gewährt ein Fabriksprivileg dem Beliehenden ein persönliches Recht, das von dem Eigentum an den Fabriksgebäuden streng getrennt wird, ausdrücklich mehrere Gesetze in der Justizgesetzsammlung, dass man unter Fabrik nur dieses persönliche Recht zu verstehen hat, nicht aber die Fabriksgebäude. Als solches persönliches Recht gewährt dieses Fabriksprivileg dem Beliehenden einen besonderen rechtlichen Handlungsspielraum. Nur selten besteht ein zwingender rechtlicher Konnex zwischen Unternehmer- und Eigentümerstellung. In seltenen Fällen bei den Realgewerben und hier wieder bei einem Unterfall bei dem sogenannten radizierten Realgewerbe, das sind Gewerbe, die auf einer bestimmten Baulichkeit lasten, die verbunden sind mit dem Eigentumsrecht an einem bestimmten Grundstück. Wie gesagt, schon im Vormärz die Ausnahme. Zweitens besteht dieser Konnex vor allem bei Gewerbeberechtigungen, die einen sogenannten Handlungsfonds, das heißt ein Stammkapital, verlangen. Zum Beispiel Kleinhandelsleute, etwa Buchhändler, 10.000 Gulden Stammkapital. In Wien jedoch Modifikation, es muss nur die Hälfte Eigenvermögen sein, den Rest können Gesellschafter aufbringen oder kann aufgebracht werden durch einen vom Bürgen gesicherten Kredit. Oder der bürgerliche Großhändler, bis 20.000 Gulden Stammkapital, allerdings wiederum nur zur Hälfte aus eigenem Vermögen. Oder der Fabrikant, der überhaupt kein Stammkapital haben muss, beispielsweise auch in den Städten nicht verpflichtet ist, Hausbesitz zu erwerben. Dass der Fabrikant kein Stammkapital erbringen muss, erklärt Wildner in seinem Fabrikenrecht etwa wie folgt. Diese Freistellung deshalb, weil das angeborene Spekulationsgenie sich nicht leicht in Fesseln schlagen lässt und sich durch seine eigene Vermögenslosigkeit hindurch der Fabrikant eine Bahn zur Realisierung seiner natürlichen Neigungen bricht, was zu Hindern der Industrie sehr nachteilig wäre. Wildner sieht also gerade die Vermögenslosigkeit des Fabrikanten als Vorteil an, das Spekulationsgenie steht ihm im Vordergrund. Rechtlicher Anknüpfungspunkt für Unternehmerposition ist nun nicht oder nur kaum das Eigentum. Im Gegenteil sogar, erst das Fabriksprivileg ermöglicht oder erleichtert die Eigentumsbildung, etwa bei der Rohstoffbeschaffung oder auch beim Erwerb von Halbfertigprodukten. Freilich besteht ein faktischer Zusammenhang zwischen der Position des Unternehmers und seiner Stellung als Eigentümer. Die ältesten Fabriksprivilegien etwa werden verliehen grundbesitzenden Adel oder auch grundbesitzenden Klöstern. Hier sind die Arbeitskräfte vorhanden, aber, was wohl noch wichtiger ist, Gebäude zur Unterbringung von gewerblichen Anlagen. Man denke beispielsweise an die Kottenweberei Franz Stephans von Lothringen in seinem Schloss in Sassin. Im Vormärz ist es daher durchaus üblich, Großgrundbesitzer als Fabriksherrn anzutreffen. Doch ist auch dieser faktische Zusammenhang keine wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn aufgrund des Fabriksprivilegs seitens des Staates kommt es, wie schon erwähnt, zur Unterstützung bei der Errichtung von Baulichkeiten, etwa für die Fabrik, auch zur Erleichterung bei der Disposition von Arbeitskräften, etwa durch die Befreiung der Arbeiter vom Militärdienst oder, sehr wichtig, durch die Einengung der Vertragsfreiheit zugunsten des Arbeitgebers. Ein anderer faktischer Zusammenhang zwischen Eigentümer und Unternehmer entsteht nach 1849 durch die Grundentlastung. Großgrundbesitzer investieren zum Teil ihre Ablösungssummen für ihr ehemaliges Obereigentum in mit ihrem Grundbesitz verbundene Betriebe, etwa in Zuckerfabriken, oder auch, völlig unabhängig davon, in Bank- oder Eisenbahngesellschaften. In diesen Fällen zeigt sich, dass das sachliche Substrat der Unternehmerposition entweder das Alleineigentum an den Produktionsmitteln ist oder das Miteigentum an den Produktionsmitteln, was ich bitte vom Alleineigentum sehr scharf abheben möchte deshalb, weil es ja beim Miteigentum immer zur Auseinandersetzung mit den anderen Miteigentümern, das heißt zu einer sehr erheblichen Beschränkung der Eigentümerposition kommt. Und dritte Möglichkeit des Substrats, Anteil an einer juristischen Person, zum Beispiel an einer Bankaktiengesellschaft. Diese beiden letzten Punkte, nämlich Miteigentum oder bloß Anteil an einer juristischen Person, zeigen, dass auch das faktische Verhältnis zum Eigentum nicht essentiell ist für die Unternehmerposition. Wichtig für diese Unternehmerposition sind andere Erfordernisse. Als rechtliche Erfordernisse zählt Springer 1840 auf: Alter, Gewerbskenntnisse, Charakter, staatsbürgerliche Verhältnisse. Als ein besonders faktisches Erfordernis wird hervorgehoben, insbesondere von Wildner in seinem Fabriksrecht, die Kreditwürdigkeit des Unternehmers, die der Staat fördern muss. Die Position des Unternehmers ist aber damit nicht nur unabhängig vom persönlichen Eigentum, sondern auch von sonstigem persönlichen Vermögen des Unternehmers. Es genügt, dass ihm Fremdvermögen zur Verfügung gestellt wird. Schon im Vormärz scheint als Idealfall die Fabriksgesellschaft zu gelten, bei der einerseits von mehreren Personen Vermögen beigestellt wird, jedoch andererseits, so Wildner, die Leitung der Fabriken selbst durch Einzelne am zweckmäßigsten geschehe. Von diesem Einzelnen, dem Unternehmer, verlangt etwa Wildner als Voraussetzung gehörige Kenntnisse, erforderliche Tätigkeit, das heißt Erfahrung in seinem Fach, umfassende Einsicht und viel Mut. Nicht aber wird verlangt Eigenvermögen. Es ist also auch nicht ganz exakt zu sagen, dass die Bedeutung des Unternehmers im Vormärz, in der Revolutionszeit, die Wertschätzung des Unternehmers aus der Bewertung oder Überbewertung des Produktionsfaktors Kapital zu erklären ist. Seine Wertschätzung scheint mir vielmehr in seiner ganz spezifischen Arbeit zu liegen. Dieser Unternehmertyp, den allein seine Fähigkeiten und nicht sein Eigenvermögen kennzeichnen, tritt allerdings erst nach 1850 in zunehmendem Maße auf. Dies mag auch einen interessanten Punkt in der Entwicklung erklären, nämlich den, dass in der Verfassungsdiskussion und im Verfassungsentwurf des österreichischen Reichstags 1848-49 die Forderung nach Gewerbefreiheit, wie etwa dann im entsprechenden Staatsgrundgesetz 1867, nicht erhoben wird. Sie ist hier offenbar noch durchaus mit der Eigentumsfreiheit identifiziert. Anders allerdings die Verfassung 1848 und die Verfassung 1849, die oktroyierte Märzverfassung. Hier heißt es in beiden fast gleichlautend, jeder Staatsbürger kann jeden gesetzlich erlaubten Erwerbszweig ergreifen. Allerdings kennen diese beiden Verfassungen wiederum nicht die Eigentumsfreiheit wie der Kremsierer Verfassungsentwurf. Nun, den Typ des Nicht-Eigentümer-Unternehmers förderlich ist neben der Fabriksgesellschaft im Sinne der Societas des ABGB, des bloßen Gesellschaftsvertrages auf privatrechtlicher Basis, besonders eine Gesellschaftsform, nämlich die der Aktiengesellschaft, der Société Anonyme. Anders als bei der Societas und hier insbesondere bei der Familiengesellschaft, fehlt bei der Aktiengesellschaft jeder persönliche Kontakt mit den Aktionären. Der Unternehmer ist hier schlicht Organ einer juristischen Person. Er ist nur dieser juristischen Person, das heißt ihren Statuten, verpflichtet, nicht aber den einzelnen Aktionären. Was natürlich seinen Handlungsspielraum wesentlich vergrößert, als wenn er als Miteigentümer etwa in der Familiengesellschaft steht. Kurz hinzuweisen ist darauf, dass der Unternehmer aber nicht allein Disponent über eigenes oder fremdes Vermögen ist, sondern vielmehr als sogenannter Organisator der Produktionsweise den Einkauf, die Verarbeitung und den Absatz koordiniert, auch über die Anstellung von Arbeitskräften befindet, woraus sich dann auch zum Teil eine gewisse Sorgepflicht um diese Arbeitnehmer ergibt. Mit dem Unternehmer, unabhängig vom Eigentümer, entsteht im Vormärz allmählich eine neue Gesellschaftsschicht mit einem neuen Selbstbewusstsein und auch damit im Zusammenhang einem neuen politischen Bewusstsein. Trotz dieser ganz spezifischen, qualifizierten Tätigkeit, die ihn vom bloßen Eigentümer unterscheidet, und auch in den Erfolgen im Hinblick auf das Gemeinwohl, die Erfolge, die im 19. Jahrhundert besonders bewertet worden sind, wenn ich Ihnen ein sehr lapidares Beispiel dafür bringen darf, nämlich die Hochschätzung der Industrie auf Spielkarten, etwa im Tarock, alles dieses Bewusstsein bringt nun diese neue Gesellschaftsschicht in ein starkes Unbehagen gegenüber der politischen Situation, da sie verfassungsrechtlich, staatsrechtlich in den Staat nicht eingebunden ist. Im Vormärz bildet sich allerdings, was man nicht unterschätzen sollte, eine politische Organisation auch des Unternehmertums heraus, als sogenannte intermediäre Gewalt, etwa zuerst in den Gewerbevereinen, dann in den Handels- und Gewerbekammern. Kurz sei nur darauf hingewiesen, dass in der Entwicklung des Parlamentarismus und des Wahlrechts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem diese Handels- und Gewerbekammern als eigene Kurie oder als Teilkurie zu den Landtagswahlen und den Reichsratswahlen eine besondere Rolle spielen. Direkte verfassungsrechtliche Bedeutung erlangt das Unternehmertum, wenn auch nicht allein für sich, erstmals 1848-49. Das Zensuswahlrecht in den einzelnen Wählerklassen und insbesondere die Wählerklasse der Höchstbesteuerten in den Landtagswahlordnungen erleichtert ihnen den Zugang zu den gesetzgebenden Körperschaften. Interessanterweise geht dieser Effekt Wählerklasse der Höchstbesteuerten ab 1860 zum Teil verloren, da an diese Stelle dann die andere Kurie des Großgrundbesitzes tritt. In der parlamentslosen Zeit des Neo-Absolutismus kann das Unternehmertum seine politische Rolle weitestgehend weiterspielen. Die Handels- und Gewerbekammern mit ihrem Gesetzesbegutachtungsrecht werden gleichsam als Unternehmerparlamente maßgeblich an einschlägigen Gesetzesarbeiten beteiligt. Die Ausgestaltung der Gewerbeordnung in einem doch eher liberalen Sinn ist nicht zuletzt ihr Werk. Typisch für ihr Selbstverständnis erscheint mir nun, dass die in der Gewerbeordnung grundsätzlich festgelegte Gewerbefreiheit oder besser gesagt grundsätzlich vorausgesetzte Gewerbefreiheit offenbar erstrebenswerter erschien als die Eigentumsfreiheit, dass jedenfalls die Gewerbefreiheit völlig unabhängig von der Eigentumsfreiheit dem Unternehmerinteresse 1859 zu genügen schien. Denn die Eigentumsfreiheit wurde erst wiederum 1867 im entsprechenden Staatsgrundgesetz festgelegt. Dankeschön. Intervallo tra la seconda e la terza relazione, Luigi, di